A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bevor wir anfangen, noch ein paar Worte zu ein paar Dingen, die wir eigentlich schon zusammen gelesen haben. Wir haben am Anfang im 6. Juz haben wir gelesen: La yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawl illa man zulim. Allah liebt nicht den laut vernehmbaren Gebrauch von bösen Worten, außer durch jemanden, dem Unrecht zugefügt worden ist. Allah ist allhörend und allwissend. Ja, und wir haben also gelernt, dass wer unterdrückt wird, wem sein Recht genommen wurde, wer Unrecht erfahren hat, der darf, um diese Wulm, dieses Unrecht zu entfernen, darf er davon erzählen. Ja, aber gleichzeitig wird uns auch gelehrt, ob ihr etwas Gutes offenlegt oder es verbergt oder etwas Böses verzeiht. Gewiss, Allah ist allverzeihend und allmächtig. Also Allah verzeiht, Afuwun Qadira, obwohl er Qudra hat, obwohl er die Macht hat, den Menschen Vergeltung zukommen zu lassen und sie zu bestrafen für das, was sie tun, trotzdem verzeiht Allah. Und dementsprechend bringt er auch uns bei, dass auch wenn ihr die Macht habt, wenn ihr verzeiht, dann ist es im Allgemeinen, natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber im Allgemeinen ist das Verzeihen ist besser. Ja, und es ist nochmal ein großer Unterschied zwischen dem Ohnmächtigsein, dem nicht vermögen können und dann zu vergeben, ja, man kann ja eh eigentlich nicht anders, und dann aber mächtig oder in der Lage zu sein und dann zu vergeben. Ja, da gibt es eine Aussage von Imam Ali radiallahu an, Amir al-Mu'minin, der gesagt, also ihm wird zugesprochen, dass er das gesagt hat: إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلَ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْرًا لِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ. Wenn du deinen Feind überkommst, dann mache das ihm vergeben, deinen Dank, an wen? An Allah, für die Macht, die Allah dir gegeben hat, ihn zu überkommen. Ja, also, und das sehen wir dann auch bestätigt, dass dies kann erstmal nur der leisten, der ein großartige Wesensart, Charakter, Benehmen, ja, der das auf höchster Ebene, auf großartige Art und Weise hat. Ja, jemand, ein Mensch, der hohe Charakterzüge hat. Jemand, den von ihm befeindet wird, und dann hat er die Gelegenheit, ihn zu überkommen, ihm vielleicht auch heimzuzahlen, sich zu rächen. Ja, und das sind ja die zwei Wege, die man hat. Entweder man rächt sich und zahlt heim, und hier zeigt sich dann auch meistens die Kleingeistigkeit der Menschen, und das hat leider dann auch nichts mit erhabener Menschlichkeit oder mit dem höchsten Wesensart zu tun. Und die Großgeistigkeit dementsprechend oder die großartige Wesensart würde sich dann damit zeigen, dass man das die Gelegenheit, die Situation aus der Sicht sieht, wie Allah sie uns gezeigt hat. Ja, wie hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei der Eroberung von Mekka gehandelt? Er sagte: Idhabu antum at-tulaqa, geht, heute seid ihr ohne Schuld, la tathriba alaykum al-yawm, heute wird euch keiner beschuldigen, und er hat eine generelle Vergebung, hat er deklariert. Wie Yusuf alaihi salam auch gesprochen hat. Ja, als er die Gelegenheit hatte, seinen Brüdern zu zeigen, dass wer jetzt das Sagen hat, sie noch einmal wenigstens daran zu erinnern, was sie alles gemacht haben, aber er hat nichts davon gemacht und auch diese Worte gesprochen, dass heute ist auf euch keine Schuld. Ja, und das sind großartige Charakter, über die Allah uns berichtet hat. Und das ist natürlich sehr schwer, das ist eine große Leistung, das ist ein Kampf mit einem selber, sich zu kontrollieren, diese Hitze der Vergeltungsmacht, Vergeltungswillen zu kühlen. Ja, das ist sehr schwer, aber dementsprechend wird es auch von Allah belohnt. Ja, und das sind, wie gesagt, allgemeine Aussagen. Natürlich gibt es auch immer Einzelfälle und Ausnahmen oder wo Sachen anders bewertet werden würden, und dementsprechend soll man immer Rücksprache auch mit denen halten, die Wissen besitzen. Da kommen wir zum 8. Juz. In alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilma allahumma faqihna fid din wa sallallahu ala sayyidina muhammad afdalus salati wa taslim. Wir sind in Surat al-An'am ab Vers 111. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Wenn wir auch zu ihnen die Engel hinabsendeten, die Toten zu ihnen sprechen und wir alle Dinge vor ihren Augen versammelten, sie würden unmöglich glauben, es sei denn, Allah wollte es. Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Hier in der letzten Aya hatten wir gelesen: und wie kehren ihre Herzen und ihr Augenlicht um, so wie sie das erste Mal nicht daran geglaubt haben, und wie lassen sie in ihrer Auflehnung umherirren. Ja, und das zeigt uns also, wenn jemand Haq, die Wahrheit, präsentiert wird, er dazu eingeladen wird, er es selber erkennt. Ja, die Schöpfung Allahs ist vor unser aller Augen. Und er diese Wahrheit also sieht, sie dann aber nicht akzeptiert, nicht an ihr glaubt und das immer wieder passiert und Allah entscheidet alleine, wann dieser Zeitpunkt eintritt, dann kann es irgendwann passieren, dass Allah die Fähigkeit wegnimmt, überhaupt Haq noch akzeptieren zu können. Allah möge uns alle bewahren. Ja, und die Beweise, die zu Allahs, an den Glauben Allahs führen, die Existenz Allahs uns hinführen, die Beweise und die Zeichen, die sind vielerlei. Es gibt diejenigen, die wir mit den Augen, mit den Sinnen wahrnehmen und diejenigen, die wir mit der Vernunft wahrnehmen. Ja, also es gibt viele Wege, die zu dieser Erkenntnis führen könnten, aber wenn der Mensch selber immer wieder entscheidet, dass er doch andere Dinge bevorzugt, dass er lieber die Blindheit vor dem Sehen bevorzugt, dann nimmt Allah einem irgendwann diese Tawfiq, diese Gelingen hinweg, diese Fähigkeit hinweg, überhaupt Haq noch erkennen zu können. Und so haben wir jedem Propheten Feinde bestimmt. Die Satane, der Menschen und der Dschinn, von denen die einen den anderen prunkende Worte eingeben in Trug. Wenn wir von Shayatin, von Satanen reden, dann denken wir meistens an die Dschinn-Shayatin. Ja, so luftige Wesen, und die wir nicht sehen und die fliegen können und ja, Waswas machen. Ja, aber einmal saß der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in der Moschee. Abu Dharr radiallahu anhu kam dazu und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam fragte ihn: Ja, Abu Dharr, hast du gebetet? Und er sagte: Nein. Der Gesandte sagte sallallahu alaihi wasallam: Geh und verrichte dein Gebet. Er ging und betete. Als er wieder zurückkam, fragte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam: Abu Dharr, hast du Zuflucht vor den Shayatin, der Jinn und der Ins, der Menschen gesucht? Und er sagte: Nein. Ja, Rasulullah, gibt es Shayatin von den Menschen? Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja. Und sie sind noch härter, also härter im Bekämpfen, als die Shayatin der Jinn. Ja, so wie wir auch in Surat An-Nas am Ende lesen, min al-Jinnati wan-Nas. Ich suche Zuflucht vor den Shayatin. Von wem? Von den Jinn und von den Menschen. Ja? Die Menschen, die dieser Ebene der Menschlichkeit niedersteigen und sich erniedrigend und ihren niederen Trieben folgend, und ihren Böswilligkeiten folgend und ihre bösen und verwerflichen Instinkten folgend ein Leben verbringen, irgendwann werden sie dann zu Gefährten von Shayatin. Und und Waswasa von Jinn-Shayatin gibt es natürlich auch, und oft ist es ja diffus für uns mancher, wir erkennen gar nicht mehr unsere eigenen Gedanken oder was ist jetzt Waswas, was sind diese Einflüsterungen. Aber wenn eine menschliche Gestalt vor uns steht und uns gut zuredet und uns Honig um den Mund schmiert und uns zuckersüße, attraktive Angebote macht, dann hat das eine ganz andere Einwirkung auf uns, als wenn es eine solche undefinierbare Einflüsterung ist, von der wir gar nicht so recht wissen, woher sie jetzt kommt. Beides ist gefährlich. Ja, aber beides hat auch eine bestimmte Art und eine andere Art, auf uns zu wirken. Ja, und Allah informiert uns hier also, dass für die Propheten gab es Feinde von beider Art, von Dschinn und von den Menschen. Und so war es immer schon und für jeden, das wird für uns nicht anders sein, aber die Hilfe Allahs ist für die, die gläubig sind. Ja, alles passiert nach Allahs Willen. Das ist eine Prüfung von Allah. Und wenn dein Herr gewollt hätte, hätten sie es nicht getan. So lasse sie stehen mit dem, was sie an Lügen ersinnen. Und damit die Herzen derjenigen, die in das Jenseits nicht glauben, dem zuneigen und damit sie damit zufrieden sind und begehen, was sie begehen. Ja, also wir haben das deswegen so gemacht, nämlich was? Jedem Propheten Feinde bestimmt, die Shayatin, der Menschen und der Dschinn. Warum? Damit die Herzen derjenigen, die an das Jenseits nicht glauben, dem zuneigen, also dem, was da eingeflüstert wird. Und dem Trug und den prunkenden Worten. Und damit sie damit zufrieden sind. Die wollen gar nicht mehr weiter. Die wollen gar nicht ins Jenseits. Die wollen gar nicht höheren Zielen folgen. Die wollen keinen höheren Ideologien folgen. Höheren Anliegen, höheren Sinn im Leben folgen. Die sind damit zufrieden, was das Diesseits an vergänglichen Genüssen zu bieten hat. An Prunk und trügerischen Nutznießungen. Ja, dass diese kurzlebigen Genüsse, die kurz andauern und mit viel Leid meistens davor und auch danach verbunden sind, damit sind sie schon zufrieden und sie neigen dem zu und mehr wollen sie gar nicht. Und solche fallen dann auch in dieses, wie sollen wir das nennen, in dieses Netz, in diese Falle, in diese aufgestellte Hindernisse. Ja, diese fallen diesen Dingen dann auch zum Opfer. Aber dann, was ist die Lösung? Fester Glaube an das Jenseits, einem hohen Sinn, einem hohen Ziel zu folgen und sich nicht von diesen Fallen und Hindernissen und attraktiven Trug und Prunk sich davon nicht beirren lassen und nicht verführen lassen. Ja, deren Ziele hoch sind, die erkennen diese Kniffe. Allah öffnet ihr Herz. Er hat das Jenseits nicht vergessen. Er ist nicht im Diesseits gefangen und hat das, was wichtiger und bleibender ist, vernachlässigt. Ja, und solch einem wird Allah gewiss auch helfen. Soll ich denn einen anderen Schiedsrichter als Allah begehren, wo er es doch ist, der das Buch ausführlich dargelegt zu euch herabgesandt hat? Diejenigen, denen wir die Schrift gaben, wissen, dass es von deinem Herrn mit der Wahrheit herabgesandt wurde. So gehöre ja nicht zu den Zweiflern. Ja, also wen fragt man jetzt nochmal, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht? Ja, die oberste Autorität in dieser Frage hat das Buch von Allah. Ja, damit wird entschieden. Wenn wir nach den Gefallen der Leute gehen, dann sagt der eine das, der andere das, der dritte wieder etwas anderes. Und die meisten Menschen, ja, gibt bestimmt ein paar Ausnahmen, die meisten Menschen werden immer nach dem entscheiden, was ihnen gerade gefällt. Und die meisten Menschen wollen auch die anderen Menschen nach dem formen, was ihnen gerade gefällt. Wir sind da auch wahrscheinlich keine Ausnahme. Ja, und das ist eine Überwindung für den Menschen zu sagen, ich unterstelle und ergebe mein Gefallen dem Gefallen von Allah. Ja, deswegen, wenn Zweifel da ist, Unsicherheit da ist, dann zu wem wenden, wen anflehen, dass er eine Rechtleitung schenkt? Allah allein. Vollkommen ist das Wort deines Herrn in Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Es gibt niemanden, der seine Worte abändern könnte. Und er ist der Allhörende und Allwissende. Wenn du den meisten von denen, die auf der Erde sind, gehorchst, werden sie dich von Allahs Weg ab in die Irre führen. Sie folgen nur Mutmaßungen und sie stellen nur Schätzungen an. Ja, warum folgen sie nicht der Wahrheit? Warum folgen sie ihren Mutmaßungen? Weil ihr Interesse darin liegt. Ja, weil sie ihren eigenen Wünschen und Begierden folgen. Das ist das, was sie gefangen hält, was sie interessiert. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Esst von dem, worüber Allahs Name ausgesprochen worden ist, wenn ihr an seine Zeichen glaubt. Ja, die Mushrikin pflegten zu den Muslimen, damals zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zu kommen und sagten solche Sachen wie, was ist mit euch? Ihr esst das, was ihr selber tötet und schlachtet, das esst ihr? Ja, das denkt ihr, das ist erlaubt? Und das, was Allah getötet hat, damit meinten sie das Verendete, das sagt ihr, dürft ihr nicht essen. Ja, also was ist das denn für eine Entscheidung? Rein äußerlich betrachtet eine sehr prunkvolle, eine sehr überzeugende Rede. Ja, aber letztlich das Verendete, was durch eine Verletzung oder durch einen Sturz oder was durch einen Kampf mit einem anderen Tier verletzt wird und dann selber stirbt, das gilt im islamischen Recht als Verendetes. Das ist für uns unerlaubt, es ist haram zu verzehren und das ist die Gesetzlichkeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, dass nein, esst von dem, worüber ihr Allahs Name ausgesprochen habt. Das heißt, ja, ihr tötet es zwar, ihr schlachtet es, aber in wessen Namen schlachtet ihr es denn? In Allahs Namen. Ja, und alles, was wir auf der Erde sehen und auch nicht sehen, ist letztendlich Allahs Besitz. Und wenn man zu jemandem nach Hause geht, dann ist es auch von Benehmen und Anstand, dass man die Dinge, die sich dort befinden, mit der Erlaubnis nach dem Willen des Besitzers und Hausbesitzers, dass man diese Dinge auf diese Art und Weise benutzt. Ja, wir benutzen die Gaben Allahs so, wie er es uns befohlen hat. Wenn er sagt, das Verendete ist haram, dann sagen wir, das Verendete ist haram. Wenn er sagt, was ihr schlachtet, aber es im Namen Allahs schlachtet, das ist halal, das ist erlaubt, dann sagen wir, was wir schlachten in Allahs Namen, ist erlaubt. Ja, und diese Kniffe und trügerischen Reden, die dann von rechts und links auf uns eingehämmert, können wir schon sagen, fast werden, die haben für uns keine Bedeutung. Warum? Weil sie nicht im Streben nach der Zufriedenheit Allahs geführt werden. Ja, die wollen die Gläubigen in Zweifel, in Unsicherheit werfen und letztendlich sie von ihrem Din, ihrer Religion entfernen. Ja, in den Ahkam, in den Anordnungen Allahs, in den Befehlen Allahs geht es nicht darum, was wir wollen und auch nicht, was wir verstehen oder nicht verstehen. Ja, weil viele von uns sind vielleicht nicht vernünftig genug, um eine Weisheit zu erkennen. Ja, das wäre ein schlechter Maßstab. Und wahre Vernunft, wahres Verstehen ist immer im Einklang mit den Gesetzen Allahs. Immer. Wenn wir etwas nicht verstehen, wenn wir etwas als nicht im Einklang betrachten, dann mangelt es an unserem Verständnis, an unserer Unwissenheit, aber niemals an der Vernunftlosigkeit Allah bewahre, Vernunftlosigkeit von Allahs Gesetzen. Niemals. Ja, deswegen, es geht um was? Um das Unterwerfen unter seinem Willen. Und genau das ist Al-Islam. Was ist mit euch, dass ihr nicht von dem esst, worüber Allahs Name ausgesprochen worden ist, wo er euch doch ausführlich dargelegt hat, was er euch verboten hat, außer dem, wozu ihr gezwungen werdet? Viele führen wahrlich andere durch ihre Neigungen ohne Wissen in die Irre. Aber dein Herr weiß sehr wohl über die Übertreter Bescheid. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Und wahrlich viele führen irre, andere arme Menschen, die ihnen einfach folgen, nämlich mit was? Ohne Wissen, mit ihren Neigungen. Ja, da ist kein Wissen, da ist keine Nachdenklichkeit dahinter. Da ist einfach nur ich, mein Wille, mir gefällt. Was ist mir leichter, was ist mir, manche, die streng sind vielleicht auch, was ist schwerer, das muss immer richtig sein. Je nachdem, wo die eigene Neigung hinzieht, dort sieht man etwas als wahr an. Ohne Wissen, ohne Offenbarung von Allah. Ja, und das ist etwas, was, wovor wir gewarnt werden. Ja, und es gibt zwei Arten. Es gibt die einen, die wirklich gar kein Wissen haben. Und die von Weitem stehen sie und können eigentlich nicht wirklich beurteilen, was da eigentlich los ist. Ohne Lesen, Verstehen, Kennen, Erfahren, urteilen sie einfach und lehnen ab oder folgen, je nachdem. Und die zweite Art, die zwar weiß, die auch erkannt hat oder informiert wurde, aber trotzdem ihre Begierden dem, was sie erfahren haben, überwiegen und überkommen. Und deswegen benehmen sie sich so, als ob sie nicht wissen. Hier im Koran werden diese Menschen auch Sufaha, ja, als Toren bezeichnet. Ja, wenn Allahs Wille unter dem eigenen Willen gestellt wird, unter dem gestellt wird, was die Umgebung so sagt, was sagen die Leute, was werden die Menschen denken, was sagen meine eigenen Neigungen, was sagt mein eigenes Verständnis. Wenn das alles so ist, dann entfernen wir uns vom wahren Ursprung, von der wahren Rechtleitung und dann werden uns auch kleine Sachen schon schwerfallen, weil wir eigentlich gar nicht Richtung Allah gehen wollen. Unterlasst das Offenkundige an Sünde und das Verborgene. Gewiss, denen die Sünde erwerben, wird das vergolten, was sie zu begehen pflegten. Und esst nicht von dem, worüber der Name Allahs nicht ausgesprochen worden ist. Das ist wahrlich Frevel. Die Satane geben ihren Schützlingen in der Tat ein, mit euch zu streiten. Wenn ihr ihnen gehorcht, seid ihr fürwahr Götzendiener. Ja, weil die Mushrikin waren nämlich diejenigen, die dieses Gedankengut trugen. Ist denn der, der tot war und den wir dann lebendig gemacht und dem wir ein Licht gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das jemandes ist, der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommen kann. So ist den Ungläubigen ausgeschmückt, was sie zu tun pflegten. Ja, wer ist hier, der tot ist? Derjenige, der ohne Iman, ohne Glauben sein Leben verbringt. Allah bezeichnet ihn als tot. Und wie wird er dann lebendig? Mit dem Licht, mit der Rechtleitung, mit dem Glauben, mit dem Iman gibt Allah ihm Leben. Mit dem Wissen, dem Licht des Wissens der Religion. Der dann mit diesem Licht unter den Menschen wandelt und schaut, wo ist der richtige Weg. Ja, mit diesem Licht sieht er dann auch, wo ist Richtiges, wo ist Falsches, wo ist Wahres, wo ist Unwahres. Ja, wie jetzt einer von uns im dunklen Auto fährt, dann schalten wir alle unsere Scheinwerfer ein und besonders wenn wir den Weg nicht kennen, dann schauen wir aufmerksam jedes einzelne Schild an und würden niemals einfach so drauf losfahren, ohne zu wissen, ob es die richtige Richtung ist. Ja, wir schauen, wir sind aufmerksam, wir suchen. Wir benutzen das Licht, das wir haben, um den richtigen Weg zu finden. Ja, das heißt, auch wenn die Umgebung dunkel ist, wenn im Herz das Licht des Iman vorhanden ist, dann wird man aufmerksam sein, dann wird man die Rechtleitung finden. Dann schaut man nicht um sich herum in die Dunkelheiten und sagt, wer kann mir Leitung geben? Jemand, der auch im Dunkeln umherirrt, der soll mir meine Hand halten und mir den richtigen Weg zeigen. Nein, dann wird man so etwas nicht tun. Man wird nicht fragen, was ist heute populär, was machen denn alle so, was liegt im Trend. Nein, sondern sein Maßstab wird das sein, was ist Allahs Wohlgefallen. Ja, und wenn er dann unter den Menschen wandelt, das ist auch sehr schön, er bleibt unter den Menschen, er wandelt ja unter den Menschen, aber mit diesem Licht, das Allah ihm gegeben hat. Ja, und solche, die sich in den Finsternissen aufhalten, weil sie um sich herum auch nur Dunkelheit sehen und auch viele rechts und links von ihnen auch in Finsternissen wandeln, meinen sie, weil ihre Taten für sie ausgeschmückt sind, das ist es ja alles in Ordnung. Ja, ist ja, alle machen es ja so. Sie haben kein Bedürfnis, das Licht dann noch zu finden. Ja, das ist dann, schlimmer geht es dann nicht mehr. Und so haben wir in jeder Stadt ihre größten Übeltäter bestimmt, damit sie darin Ränke schmieden. Sie schmieden aber Ränke nur gegen sich selbst, ohne es zu merken. Ja, jede Stadt hat ihre Übeltäter. Aber was auch wichtig ist, ja, nicht, dass wir vielleicht auch so zu Menschen werden, die immer sagen, ja, siehst du, um uns herum ist so viel Schlechtes, deswegen kann ich mich nicht bessern. Nein, weil in dieses Netz dieser Übeltäter gerät man auch nur, wenn man selber nicht aufmerksam und bewusstes Leben führt. Ja, wenn man selber ohne Taqwa wandelt. Derjenige, der sich hütet, auf der Hut ist, der wird auch Ausschau halten und aufmerksam sein, für von wo auch immer die Gefahr kommt, er wird aufpassen. Ja, wie die Fliege, die ist so klein und so unscheinbar. Aber weil ihre Augen, diese Linsen in ihre Augen in alle Richtungen weisen, deswegen ist es sehr schwer, sie zu fangen. Bevor man sich wirklich bewegt hat, ist sie schon weggeflogen. Oder manche Vögel zum Beispiel auch, die sind so, die horchen so aufmerksam in ihre Umgebung rein, dass während das Netz noch fliegt, sind sie schon weggeflogen. Es sei denn natürlich, wenn sie den Kopf gebeugt halten und tief versunken sind in der Beschäftigung des Körnerpickens. Ja, der kann nicht dann gut aufpassen. Wenn der Mensch tief versunken ist und stecken geblieben ist in den Genüssen des Diesseits und nichts anderes mehr sieht und auch nicht mehr sehen will, er bevorzugt das Diesseits gegenüber dem Jenseits, dann sieht er auch nicht, wo die Fallen aufgestellt sind, wo das Netz geworfen wird. Ja, wo, und vielleicht denkt er auch, weil um ihn herum auch alle schon gefangen sind, sich in einem Netz befinden, auch nicht mehr selber denken können, nicht mehr eine eigene Meinung fällen können, nicht mehr selber entscheiden können. Deswegen meint er auch, vielleicht ist alles in Ordnung. Alle um mich herum sind auch so wie ich, Gefangene, ja, Knechte von anderen außer Allah. Und wenn ein Zeichen zu ihnen kommt, sagen sie, wir werden nicht glauben, bevor uns nicht gegeben wird, was den Gesandten Allahs gegeben wurde. Ja, also wir wollen auch Offenbarung bekommen. Ja, das ist dieser Hochmut, mit dem sie hier Forderungen stellen. Allah weiß sehr wohl, wo er seine Botschaft anbringt. Ja, das ist Allahs Entscheidung, wo, wem, wie viel Barmherzigkeit er zukommen lässt. Wir Menschen, egal wie fromm wir auch einer von uns sein mag, keiner von uns hat das Recht oder diesen Wagemut, dass er diesen zeigen kann, solch eine Forderung zu stellen. Diejenigen, die Übeltaten begehen, werden bei Allah Erniedrigung und strenge Strafe treffen dafür, dass sie Ränke zu schmieden pflegten.